Sie dürfen nicht wissen, was wir vorhaben. Und als wir irgendwann so hoch bei der Probe hier kriegt man einfach uns am Heroinen bestellt. Ich will nur meine Ruhe Drogen konsumieren, sonst bin ich gar nicht. So, bis morgen, macht's gut. Und ich gehe jetzt ein ganz kleines bisschen Hauschgift nehmen. Einfach da hoch bei der Drogi und zurück mal einfach ein Gramm Heroin in den Schädel.